war einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzze! Und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße mitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt, putzt, putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus, zwecks des Bar, zwecks des Bar, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtenlichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen's Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt, nämlich wie man revoluzzt, nämlich wie man revoluzzt. Und dabei, und dabei, und dabei, doch Lampen.